بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Wir haben الحمد لله الأدب المفرد zu Ende geführt von الإمام البخاري، und jetzt haben wir إن شاء الله mit سنن الترمذي. Da machen wir so: am Mittwoch bleibt سنن الترمذي، und am Donnerstag dann Koran-Erklärung bi'idhnihi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Bab ma ja'a fi wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam kayfa kan. An Abi Hayyata qal ra'aytu 'Aliyan tawadda faghasala kaffayhi hatta anqahuma thumma madmada thalathan wastanshaqa thalatha وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم، وعن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلى أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفة فشربه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذن الوضوء هنا ذكر حديث علي، قلنا بارك الله فيكم من أفضل الأحاديث في الوضوء هو حديث حمران مولى عثمان رضوان الله عليهما، والذي بين فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عن علي بارك الله فيكم أنه أولا مضمض ثلاثا، يعني المضمض ثلاثا، وقال واستنشق ثلاثا، ثلاثا استنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه ثلاثا الذراعين، ثم مسح مرة، مسح رأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين. غسل قدميه إلى الكعبين. والمسألة في الحديث الذي ذكره الترمذي بارك الله فيكم أن عليا شرب قائما، ولكن نحن موضوعنا هو بالنسبة للوضوء بارك الله فيكم. أما الشرب قائما فاختلف فيه أهل العلم على أقوال، منهم من يرى جواز ذلك مطلقا، ومنهم من يرى حرمة ذلك مطلقا، ومنهم من يقول أن الشرب قائما للكراهة، للكراهة لنهي النبي وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولفعله، ومنهم من يرى أن الشرب يكون قائما إذا كان في حاجة لذلك، أما إذا ما في حاجة فيشرب جالسا، والأولى الجلوس الأفضل الجلوس. والله تعالى أعلم وأعلم. وما هنا بارك الله فيكم الأذنين ما ذكرتا، لأن الأذنان من الرأس، وهذا مر معنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. كابيتل دي أتسيلونك في دي بروفيت صلى الله عليه وسلم وضوء جنومنات. في دي بروفيت صلى الله عليه وسلم وضوء جنومنات. أبو حية زاكت إزاه علي بن أبي طالب إيهات وضوء رضوان الله عليه إيهات وضوء جنومن إيهات إيسمال دي هذا سوني كفي إيهات مال زاني هند قفشن بس يزاوبة واغد دانا هات إيه دين مند يشبيل تغاي مال ودي نازك يشبيل تغاي مال دانا هات إيزان قزيش تغاي مال قفشن seine Hände, das heißt bis Ellenbogen, dreimal gewaschen und dann hat er über seinen Kopf gestrichen, einmal. Dann hat er seine Füße gewaschen bis zur Knöchel. Dann ist er aufgestanden und er hat das übrig gebliebene Wasser von seinem, was er benutzt hat für Wudu, er hat davon getrunken, im Stehen. Und dann sagte, ich wollte euch zeigen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Wudu genommen hat. Abu Isa, das heißt At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi, erzählt hier und sagt, es gibt auch diesbezüglich viele Überlieferungen. Es gibt diesbezüglich viele Überlieferungen über Uthman. عبد الله بن زيد بن عباس عبد الله بن عمرو الربيع عبد الله بن أنيس عائشة رضوان الله عليهم زاغن علي دست في ذهاب بشريب في ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم وضوء جنبه in der anderen Überlieferung das ist die gleiche Version außer dass er gesagt hat dann hat er mit von seinem übrig gebliebenen Wasser er hat ein Schupfen mit der Hand genommen und er hat das getrunken. Barakallahu fikum, zakum Allah khairan. Erstmal, die beste Überlieferung über Wudu vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist von Umran. Umran, sozusagen, barakallahu fikum, der befreite Sklave von Uthman. Das ist die beste. Aber es gibt auch viele Sahaba, die das überliefert haben, wie der Prophet Wudu genommen hat. Zum Beispiel Ibn Abbas, Ibn Umar, Aisha selber, Ali, Wallah Ali, Abdullah bin Zaid, die haben alle überliefert und noch viele. Wudu vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es geht hier rein, barakallahu fikum, um die Stellen des Wudus. Er hat angefangen erstmal, barakallahu fikum, hier haben wir, er hat erstmal seine Hände gewaschen. Seine Hände, das bedeutet bis Handgelenk. Das meint man mit Händen. Al-Kaffain im Arabischen, Al-Kaffain, die sind die Hände bis Handgelenk. الذراعين بس ألمبوغن هات اسمال دي هنده غواشن و دي هنده واشن ام وضو است كاين فليخت بس هنده واشن ام انفن بس هند جلين ist Al-Kaffain, das ist kein Pflicht im Wudu, sondern das ist eine empfohlene Handlung. Dann zweitens, Mundspülen. Mundspülen, barakallahu fikum, ein bis dreimal. Das haben wir voriges Mal erklärt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal drei gemacht hat, manchmal einmal, manchmal zweimal. صلى الله عليه وعلى اله وسلم Nasen spielen, auch 1 bis 3 Mal in der Überlieferung, aber das waren 3 Mal. Dann Gesicht waschen, hier in der Überlieferung 3 Mal. Man kann auch 1 Mal machen. Man muss 1 bis 3 Mal ist so. Dann Barakallahu fikum. Viertens, die Hände, pass auf jetzt, die Hände bis Ellenbogen auch 3 Mal. Dann über Kopf streichen. Er hat hier gesagt 1 Mal. Und pass auf, er sagte nicht die Ohren. Er hat nur über den Kopf gesagt. Wo bleiben die Ohren? Die Ohren, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, die bleiben hier, dass sie zum Kopf gehören. Und wir haben Hadith al-Udhunan min al-Ra's, das ist auch bei Abu Dawud. Al-Udhunan min al-Ra's, das heißt, die Ohren sind von Kopf. Und wenn man sagt, und das ist hier 1 Mal. Dann 6. Füße waschen. Und pass auf, der hat Füße waschen bis Knöchel. Und der hat nicht gesagt, wie viel Mal. Aber es gibt doch andere Überlieferungen. Es gibt andere Überlieferungen, die das belegen, dass es auch 1 bis 3 Mal. Dann hat Ali ibn Abi Talib im Stehen getrunken. Und das ist an sich selbst etwas, was wir natürlich diskutieren. Und zwar, darf man im Stehen trinken? Manche Gelehrten sagen, nein, auf keinen Fall. Andere sagen, ja, auf jeden Fall. Andere sagen, nicht erwünscht. Nicht erwünscht. Und manche sagen, normalerweise nicht, außer in manchen Fällen. Wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat Zemzem getrunken. Der hat Zemzem getrunken. Und das war, die Leute waren sehr viel. Deshalb hat er im Stehen getrunken. Aber hier Ali ibn Abi Talib hat gesagt, ich will euch zeigen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wudu genommen hat. Und er hat Salawatu Ridwanullah alayhi, er hat im Stehen getrunken. In der anderen Version, er hat eine Handmenge genommen und er hat sozusagen geschröpft eine Handmenge und er hat davon getrunken. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, wichtig ist, dass man diese Stellen des Wudu ist richtig wächt. Richtig wächt. طيب باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. الحديث مضطرب وكذلك الحديث بارك الله فيكم ضعيف فذلك. ولكن صح أنه ينضح على ذكره يعني مكان لما بعد أنه ينضح على ذلك كما عند أبي داود. أما هنا هذه هكذا أتاني جبريل فقال يا محمد إذا توضأ فانتضح فهذا ضعيف. أما الفعل فصحيح. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Die nächste Überlieferung ist die Erzählung, dass man nach dem Wudu Wasser auf dass man Wasser auf Geschlechtsorgan oder auf, ja, dass man sprüht. Und zwar von Abu Huraira wurde überliefert, dass der Prophet gesagt hätte, Jibril käme zu mir und er sage, O Muhammad, wenn du Wudu nimmst, dann sollst du Wasser sprühen. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Aber wir haben bei Abu Dawud eine Überlieferung, dass man nach dem Wudu, dass man damit man diese Barakallahu fikum, dass man diese Waswasa bei der Seite lässt, dass man sprüht, Wasser sprüht auf Geschlechtsorgan. Das bedeutet jetzt für uns auch auf die Unterwäsche, damit man diese Waswasa nicht bekommt. Babu ma ja'a fi isbaghil wudu. An Abi Huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفي رواية أخرى فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات. طبعا هنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ألا أدلكم هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة وفيها ترغيب لهم أنهم يفعلوا شيء. ألا أدلكم طيب على ماذا تدل؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا طبعا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مثل الرباط. يعني المسألة فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم للإنسان، يرفع الله به الدرجات. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني على الرغم من أن الإنسان يعني عنده مشقة في ذلك، فيتوضأ وضوءا صحيحا، ويغسل الأعضاء غسلا صحيحا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Die Erzählung über das Vollziehen des Wudu mit der vollständigen Acht. Also, dass man Wudu vollständig und gut richtig macht. Und zwar, Barak Allah Fikum, Abu Huraira erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch etwa erzählen, womit Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden tilgt und Allah subhanahu wa ta'ala die Rangstufen erhöht? Sie haben gesagt, doch, o Gesandter Allah, sag uns. Er sagte, Isbaghul Wudu'i 'ala al-Makarih, dass man Wudu, auch wenn das schwer ist, dass man das richtig macht, vervollständigt. Und die vielen Schritte zu den Gebeten und dass man das Gebet auf das Gebet wartet, nach dem Gebet auf das andere Gebet wartet. Das ist Arribat. Arribat ist, dass man die Grenzen des Landes der Muslime überwacht. Und der Prophet sagte, Ribatun, nur ein Tag für Allah subhanahu wa ta'ala ist besser als das ganze Leben. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. In einer anderen Version, dreimal, fadhalikum ribat, fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Das geht hier natürlich, barakallahu fikum, um das Thema Wudu an sich selbst. Das bedeutet, wenn du Wudu richtig machst und vervollständigst, dann ist das ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden verzeiht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dir bessere Rangstufe gibt, subhanahu wa ta'ala. Und wenn du viele Schritte in die Moscheen machst und wenn du auf die Gebete wartest, dann ist das alles mit Lohn verbunden. Und dieser Lohn ist, als ob man die Grenze des islamischen Landes überwacht hat gegen die Feinde des Islam. Das heißt, wie viel ist diese, das ist sehr, da sagen wir, ja, so viel für Wudu, so viel Ajr, ja. Weil Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Und Allah gibt diesen Lohn. Und wir wissen nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Er weiß subhanahu wa ta'ala. Ich werde sagen, wir stoppen hier. Bidni ta'ala. Damit wir nicht so viel machen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.